Ja, Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Mein Kind ist tot. Wer sich mit mir unterhalten möchte, ihr könnt uns und mich hier erreichen unter 0130 2911, per Telefon und per Fax unter 0130 11 51 22. Und wenn ihr faxt, dann vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Es geht los heute Nacht mit Petra, und Petra ist 33 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Petra. Morgen. Es geht um meine Tochter. Ja. Die ist vor 4,5 Jahren gestorben. Ja. Und zwar nach einer Herzoperation. Wie alt war sie? 7. 7 Jahre. Ja. Hatte sie von Geburt an einen Herzfehler, eine Herzkrankheit? Ja, der ist einen Tag nach der Geburt festgestellt worden. Mhm. Was war das für eine Herzkrankheit? Sie hatte keine Herzscheidewand. Mhm. Dann hatte sie den großen kleinen Blutkreislauf, der war nicht, war verkehrt herum. Mhm. Also insgesamt waren es 4 Fehler. Mhm. Wie wirkte sich denn die Krankheit dann in all den Jahren aus auf Sie und somit dann auch auf dich und euren Alltag? Also es war die ersten 6 Wochen, war ich sowieso schon mal im Krankenhaus. Mhm. Sogar ist dann mit 3 Wochen das erste Mal operiert worden. Ja, und dann mit 6 Wochen durfte ich sie mit nach Hause nehmen. Und es war, wie soll man das sagen, am Anfang war es natürlich ziemlich schwer. Man muss sich da irgendwie reinfinden erstmal, mhm, zu wissen, ist es jetzt schlimm, muss ich mit dem Kind zum Kinderarzt oder sogar ins Krankenhaus. Es war die ersten, sag ich mal, 1-2 Jahre, bis man sich da selbst reingefunden hat, schon ein bisschen anstrengend. Ja. Was haben denn damals, als sie noch sehr klein war, was haben die Ärzte denn da so prognostiziert? Haben sie gesagt, das kriegen wir in den Griff? Nee, also ich hatte damals das Gespräch mit dem Kardiologen. Mhm. Meine Mutter hatte vorher schon mit dem Arzt gesprochen, hatte mich so ein bisschen vorbereitet auf den Weg ins Krankenhaus. Und er hat mir das ich empfand das damals als eine ganz brutale Art und Weise gesagt, was das Kind halt hat. Und man hat mir dann damals nahegelegt, das Kind nicht behandeln zu lassen, weil es nicht älter wird wie allerhöchstwahrscheinlich 12 Monate. Mhm. Und das wären die schlimmsten 12 Monate in meinem und vor allen Dingen Lebenskindes. Mhm. Aber da hast du dich gegen, oder habt ihr euch gegen entschieden? Ich habe mich dagegen entschieden, ja. Ich bin dann wieder nach Hause gefahren, und als ich dann zu Hause war, beziehungsweise wieder ins Krankenhaus gefahren, und habe dann zwar da aus dem Arzt angerufen, habe dann gesagt, er soll das Kind behandeln, und er war da halt nicht mit einverstanden, und das ist meine Entscheidung, das ist meine Tochter, und es kann ja gut gehen. Und ja. Je älter das Kind halt wurde, umso mehr habe ich damit gerechnet, dass es ihm gut geht. Ja, dann kam es vor 4,5 Jahren zu dieser Operation. Ja, das war dann die alles entscheidende Operation sozusagen, die Größe, die sie hatte. Mhm. Und also sie ist vorher schon auch einige Mal operiert worden? Ja, insgesamt 3-mal. 3-mal, plus dann 3 Herzkatheter untersuchen, das waren auch noch kleine OPs. Mhm. Und die Chancen, hat man mir halt gesagt, liegen bei 50%. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe also all die Jahre den Tod immer nach hinten geschoben, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, weil ich habe wirklich immer geglaubt, sie schafft es. Ist sie dann direkt bei oder während der Operation gestorben oder danach? 3 Tage später. 3 Tage später. Ja. Die Lunge hat letztendlich nicht mitgemacht. Mhm. Die Lungenvenen haben halt das Blut nicht durchgelassen, und die konnten die Kleine auch von der Herz-Lungen-Maschine nicht abmachen. Mhm. Und haben halt 3 Tage ständig versucht, sie immer wieder abzumachen, und dann irgendwie versucht, am letzten Tag dann noch mit Stickstoff die Arterien zu weiten, aber es hat dann halt letztendlich nicht mehr hingehauen. Nun wusstest du und warst auch vorbereitet, wie brisant und wie gefährlich die Situation ist. Ja. Und die Überlebenschancen hatte man dir mit 50-50 vorher gedeutet, angegeben. Als sie dann gestorben ist, ich könnte mir vorstellen, dass trotz, dass man wusste, wie krank sie ist, dass doch auch trotzdem sehr, sehr schlimm ist. Ich war vollkommen fix und fertig. Mhm. Zumal ich bin halt noch bei ihr gewesen, und warst du genau auch in dem Moment bei ihr, als sie gestorben ist? Nein, in dem Moment war ich nicht. Man hat mich gefragt, ob ich das möchte, oder aber es ging einfach nicht. Ich habe es einfach nicht über mich bringen können, meine eigene Tochter beim Sterben zuzugucken. Ist sie denn nach der Operation nochmal zu Bewusstsein gekommen? Nein, die hat ja den Brustkorb offen. Die konnte gar nicht wach werden, dass sie viel zu starke Schmerzen gab. Mhm. Sie hat halt, ich habe einmal gedacht, sie hätte meine Hand gedrückt. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, ob es am ersten Tag oder am letzten Tag war, aber ich bin der Meinung, einmal hat sie meine Hand gedrückt, und habe schon gedacht, sie bekommt irgendwie was mit. Sie ist dann im Krankenhaus gestorben. Ja. Und man hat dich vermutlich telefonisch informiert darüber. Ja, man hat mich zu Hause dann angerufen. Ich habe quasi die ganze Zeit vom Telefon gesessen und als das Telefon dann geklingelt hat, wusste ich natürlich sofort, wer dran ist und was geht. Bist du dann direkt ins Krankenhaus gefahren? Nein, ich bin nicht mehr ins Krankenhaus gefahren. Du hast sie nicht mehr gesehen? Nein. Mhm. Was ich mir heute allerdings zum Vorwurf mache. Wieso wolltest du sie damals nicht mehr sehen? Ich wollte meine Tochter eigentlich so in Erinnerung behalten, wie sie vorher war. Und ich wollte sie einfach nicht tot sehen. Mhm. Weil ja, ich arbeite in der Altenpflege und da habe ich natürlich sehr oft mit dem Tod zu tun und sehe auch sehr oft, wie die Leute halt aussehen. Und daran erkennt man halt, wie ein Mensch gestorben ist. Mhm. Und ich wollte es einfach nicht wissen. Warst du alleinerziehend? Also gab es keinen Vater in der Familie? Die ersten 4 Jahre war ich alleinerziehend. Dann habe ich geheiratet, aber das habe ich alleine durchgestanden. Ich wollte ihn nicht an meiner Seite haben. Und der Ehe hat eh schon gekriselt. Und als du dann dein Kind zu Grabe getragen hast? Ja. Was ist da in dir vorgegangen? Auch nach all diesen Jahren des Leidens und des Kämpfens? Tja, was ist da vorgegangen? Gab es da auch vielleicht so ein ganz klein bisschen so ein Gefühl, sie braucht jetzt nicht mehr leiden? Oder sie hat es vielleicht in irgendeiner Weise auch geschafft jetzt? Das war sicherlich irgendwann mal ganz kurz da, aber größtenteils habe ich natürlich Trauer. Ja. Mhm. Ich habe also auch nicht sehr viel von der ganzen Zeremonie mitbekommen. Mhm. Ich weiß nur, dass der Priester da sich was ganz Besonderes hat einfallen lassen, hat irgendwie eine Geschichte erzählt oder was. Mhm. Wir haben nur noch Luftballons steigen lassen, aber als ich dann vor dem Grab stand und sie meine Tochter runtergelassen haben, dann konnte ich einfach nichts anderes tun, als nur noch weglaufen. Ja. Gehst du heute oft noch zum Friedhof? Am Anfang bin ich sehr häufig gegangen. Mittlerweile ist das so, dass ich nur noch dann hingehen kann, wenn ich das möchte. Also wenn ich wache morgens auf und sage so, und heute gehst du. Mhm. Und da können also schon mal 5, 6, 7 Monate drüber vergehen. Mhm. War es dein einziges Kind? Ja. Ja. Ja. Nur sind 4,5 Jahre vergangen. Würdest du sagen, dass, man sagt ja so, die Zeit heilt Wunden. Sind deine Wunden etwas verheilt? Ich bin heute noch in Therapie, also so ganz überwunden habe ich das nicht. Und man wird das wahrscheinlich auch nicht ganz überwinden, weil ich mir da also zeitweise auch selbstzerstörerische Vorwürfe gemacht habe. Inwiefern? ganz am Anfang habe ich gedacht, ich habe die Ärzte halt ziemlich oft genervt, wann endlich die Operation vonstatten geht, weil sie also immer schlechter ging. Mhm. Und als sie dann halt gestorben ist, da habe ich gedacht, so Petra, vielleicht bist du jetzt schuld, du hast ihr Todesurteil unterschrieben, als du die Einwilligung gegeben hast. Aber wenn du die Einwilligung nicht gegeben hättest, wäre sie doch ohnehin auch gestorben, ne? Hätte sie Weihnachten auch nicht erlebt. Mhm. Aber das sieht man halt dann schon irgendwie ganz anders. Mhm. Aber ich glaube, dass einem dann so viel durch den Kopf geht und man da auch gar nicht mehr logisch rangehen kann, ne? Dass man da so überwältigt ist von allen Gefühlen, die einen überkommen. Ich denke, der Verstand sitzt ab irgendwann wieder aus. Ja. Du sagtest gerade auch, dass du bereust, sie dann doch nicht mehr im Krankenhaus aufgesucht zu haben, nachdem sie gestorben ist. Ja. Warum bereust du das? Es hätte mir selber wahrscheinlich sehr viel gegeben. Mhm. Das Gefühl zu haben, du hast ihr in der letzten Stunde doch noch beigestanden. Mhm. Du warst 7 Jahre für das Kind da. Mhm. Hast alles für dieses Kind getan und in ihrer schlimmsten, schwersten Stunde hast du dieses Kind allein gelassen. Mhm. Sie musste halt ganz einfach den Kampf alleine aufgeben, ohne mich. Mhm. Und ich denke, für mich wäre es auch etwas leichter gewesen, wenn ich sie dabei begleitet hätte. Petra, nun war sie ja auch nicht mehr so ganz klein und man konnte sich ja nur auch gut mit ihr schon unterhalten. War das Thema schwere Krankheit und unter Umständen Sterben und Tod? Gab es das zwischen euch? Hast du mit ihr darüber gesprochen? Sie wusste von Anfang an über ihre Krankheit Bescheid, aber wir haben nie über das Thema Tod gesprochen. Mhm. Eine Krankenschwester hat mich an dem Tag, als ich auf die Operation, also am Operationstag auf sie gewartet habe, mich doch auch darauf angesprochen. Genau dieselbe Frage hat sie mir auch gestellt. Mhm. Und sie meinte, sie sprechen also sehr oft mit den Kindern darüber oder die Kinder reden sehr oft mit ihnen darüber. Und viele Kinder haben eigentlich so gesehen keine Angst vor dem Sterben selber, die haben Angst davor, dass ihre Eltern alleine sind. Mhm. Und aber ich hätte nie mit dem Kind über den Tod reden können. Mhm. Weil für mich gab es das Thema einfach nicht. Ja. Für mich war klar, meine Tochter schafft es. Mhm. Aber ist es dir gelungen, so was die Äußerlichkeiten angeht, Abschied zu nehmen, also beispielsweise ihr Zimmer aufzulösen, ihre Sachen wegzugeben? Da habe ich fast 4 Jahre für gebraucht. Ich habe jetzt vor einem halben Jahr ihr Kinderbett verschenkt. Mhm. Das Zimmer steht jetzt halt noch. Ich habe also noch ihre Kleider hier, Teile ihrer Spielsachen hier. Es gibt auch Sachen, von denen will ich also absolut nicht trennen. Aber ich habe also fast 4 Jahre gebraucht, um überhaupt diesen Schritt zu tun. Ja. Was ist deine schönste Erinnerung an sie? Meine schönste, das ist, wenn wir beide zusammen einkaufen gingen, als sie noch ohne Rollstuhl parat kam und wir zwei dann so Hand in Hand gegangen sind und ich dann immer gesagt habe, und wir beide irgendwann, dann sagte jemand, weißt du was, und sie sagt dann, ja Mama, ich weiß, du liebst mich. Also das war immer dann so unausgesprochen. Mhm, jeder wusste halt, was der andere da meinte. Und sie hat immer nur gesagt, weißt du was, Jasmin, und sie wusste genau, um was es da geht. Es waren eigentlich, die ganzen 7 Jahre waren eigentlich nur, schön. Ja. Hast du nochmal den Wunsch, nochmal ein Kind zu bekommen? Ich habe mich 4 Wochen nach ihrer Beerdigung sterilisieren lassen. Meinst du jetzt im Nachhinein betrachtet, dass das der richtige Schritt damals war? Es gibt teilweise Momente, da denke ich, vielleicht war es nicht so gut, aber das geht ganz schnell vorbei. Die Angst davor, nochmal ein krankes Kind zu bekommen, ist viel zu groß. Ach so, du hast es deshalb gemacht, aus Angst, dass du nochmal also etwas ertragen musst und mitmachen musst. Ich könnte nicht mehr mein Kind verlieren, das geht nicht. Das würde ich nicht mehr durchstehen. Ja. Ich glaube, ich würde auch diesem Kind gar nicht mehr gerecht. Ich habe da sehr oft darüber nachgedacht. Und ich würde wahrscheinlich dieses Kind mit meiner Tochter ständig vergleichen. Und das sagt wahrscheinlich jeder von seinem Kind. Aber ich denke, meine Tochter war einzigartig. Da kann kein zweites Kind mehr mit standhalten. Das geht nicht. Liebe Petra, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Okay. Und wünsche dir sehr, du hast ja, wie du es jetzt erzählt hast, schon in gewisser Weise etwas Abstand genommen und auch Abschied genommen. Allein, dass du das Zimmer aufgelöst hast und einige Sachen weggegeben hast. Und ich wünsche dir, dass dir das noch besser gelingt. Von also, Herzen alles Gute. Danke. Tschüss, Petra. Tschüss. Herzlich willkommen, Bea. Und Bea ist 56 Jahre alt. Ja, hi Domian. Hallo Bea. Guten Morgen. Ja, Domian, ich wollte dir von meinem Klaus erzählen. Ja. Der Klaus ist am 26.12.65 geboren. Mhm. Und am 6.12.1988 gestorben. Ja. Klaus war ein recht sensibler junger Mann, sage ich mal. Mhm. Und der hat bis zum 18. Lebensjahr recht normal, also gesund gelebt, wie die meisten anderen jungen Leute auch, mit Pubertätsschwierigkeiten und ähnlichem mehr. Und irgendwann, dann hat er dann den Wunsch geäußert, weil wir also zusammen hier in dem Haus, wo ich also heute noch wohne, 3 Wohnungen kriegen konnten. Da ist mein Ältester in eine Wohnung gezogen, Klaus in die andere und mein Mann und ich also hier unten in die Wohnung. Mhm. Und dann hat Klaus in der Oberstufe im Gymnasium, haben mehrere Jungs zusammen, haben chemische Tests gemacht. Mhm. Und dann hat Klaus also festgestellt, wenn er an bestimmten Sachen riecht, dann fühlt er sich wohl, dann ist er entspannt und vieles andere mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat also irgendwann angefangen, selbstständig Klebstoffe und alle möglichen Kram zu mischen mit anderen Leuten und ist von diesem Klebstoff abhängig geworden. Der junge Mann hat weder getrunken, noch Tabletten genommen, noch irgendwelche anderen. Der war viel zu informiert über diese Dinge. Und der Auslöser war wirklich die Schule und der Unterricht? Nein, das kann ich nicht sagen. Die haben also irgendwann chemische Tests gemacht. Die, also, das kann ich nicht sagen. Die haben also irgendwas getestet, die jungen Leute, und haben dann zu Hause weitergemacht. Ja. In allen Schulen werden irgendwelche chemischen Tests gemacht. Ne? Also ich kann nicht sagen, dass das der Auslöser war. Die jungen Leute waren halt neugierig. Es kam dann zu einer Abhängigkeit von diesen Klebstoffen oder von diesen chemischen Substanzen. Ich verstehe dich ganz schlecht. Was ist passiert? Es kam dann zu einer Abhängigkeit von diesen Substanzen. Ja. Richtig, genau. Der Klaus hat nur mit diesen Klebstoffen zu tun gehabt, mit nichts anderem. Ne? Und das war so schrecklich. Und ich weiß noch, damals hatten die hier rundherum keine Ahnung, und als der Klaus die ersten Male dabei umgefallen ist, bin ich also sofort zu den Gesundheitsbehörden und habe mich erkundigt und habe gemacht, getan. Ich weiß noch, dass ein Freund von uns, der hat innerhalb von 48 Stunden hat er alle möglichen Kliniken angefangen, die also solche Therapien durchführen, alles Mögliche. Und dann hat es dann immer geheißen, ja, also das, naja, das ist einmal nicht so schlimm, das vergeht wieder und machen Sie sich nichts draus, die jungen Leute probieren alles aus. Ist er daran dann auch gestorben? Ja, der Klaus ist daran gestorben, ganz eindeutig. Der Klaus hat Ende 84, Anfang 85 damit angefangen, hat im September 85 hier oben, also wie gesagt, der Älteste wohnte nebenan und der hat in einem, sag ich jetzt mal, Patex-Rausch, hat der Klaus also geglaubt, in der Wohnung seines Bruders brennt es. Und dann hat er über diesen Balkon klettern wollen und zu dem anderen gewollt und ist dann zwischen diese beiden Balkons runtergefallen. Ja. Das war so ungefähr 15 Meter, muss das sein. Ja. Und ist dann da unten auf so einen Sandkasten aufgeschlagen und dann haben wir ihn ins Krankenhaus geschafft. Und der hat dann 3 Monate, also Domian, sowas Schlimmes an Entzug habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen und ich habe einiges in dieser Richtung erlebt und gesehen. Und dann irgendwann ging es wieder und dann hat Klaus ein paar Monate im Rollstuhl verbracht, weil er also einen Beckenringbruch und alles Mögliche hatte. Dann war er auch ein paar Monate wieder ganz clean und irgendwann hat er vielleicht nochmal versuchen, weil du weißt ja, wie das so ist, nur eine, du kennst das ja, ne? Und dann hat er irgendwann wieder angefangen zu schnüffeln. Ja. Und hat dann etliche Male, habe ich ihn, weil er also psychotisch wurde damit. Das heißt, er kam also aus seinem Rausch spontan wieder raus und fiel in eine Psychose. Und ich habe ihn dann, weil er sich in diesen Zustand umbringen wollte oder irgendwas anderes machen wollte und wahnsinnige Angstzustände hatte, habe ich ihn dann mehrmals ins psychische Psychiatrie bringen müssen. Ich meine, das geht nicht anders. Wie ist er denn dann gestorben und zu Tode gekommen? Das kann ich dir sagen. Der Klaus, also die Drogenberatung hatte mir damals gesagt, ich soll Klaus ganz in Ruhe lassen. Nur verlang das mal von der Mutter, dass er also, wenn sie den Eindruck hat, ihr Kind braucht Hilfe, dass sie da nicht hingeht oder so. Ne? Ich habe auch versucht, den Klaus so weit, wie es möglich war für mich, losgelassen, in Ruhe gelassen, aber ihn nicht verlassen. Ne? Was ist denn dann passiert? Das ist ganz einfach. Ich habe also den Dienst, nachdem ich ihn 3 Tage nicht gesehen hatte, erstmalig übrigens, bin ich abends, weil ich so unruhig war, ich weiß noch, ich hatte hier auf dem Dings, hatte ich mein Weihnachtsbäumchen geschmückt und war gerade dabei, Strohsterne zu machen, da rief mich eine Bekannte an und wir haben eine Weile unterhalten und ich habe am Ende gesagt, weißt du was, ich halte es nicht aus, ich muss zum Klaus rauf, irgendwas, ich kann mir nicht helfen, dem Klaus ist irgendwas. Und dann komme ich also rauf nach oben, hab erstmal geklingelt, wie ich das immer getan habe, und der Klaus hat nicht aufgemacht, ich hörte nur leise Musik und dann denke ich nicht, dass er wieder da hängt irgendwas. Und dann habe ich die Türe vorsichtig aufgeschlossen, bin in das Zimmer gegangen und da sitzt der Klaus aufrecht auf dem Sessel, sitzt aufrecht. Und sein rechter Fuß, der baumelt so. Ich habe gedacht, der hört entweder Musik. Ich fasse den ganz vorsichtig. Ich habe nur den Pullover berührt. Das war womöglich mein Glück, sonst hätte ich festgestellt, dass er tot war. Ne? Ich habe also nur gesehen, der Junge ist leichenblass. Ich bin runtergelaufen, bin zu Nachbarn gelaufen, habe auf die Tür geklopft und habe gesagt, bitte sei so lieb, hol einen Arzt, der Klaus, dem ist was, geh mal gucken und so weiter. Hilf mir um Himmels Willen. Und dann ist der liebe Nachbar ist raufgegangen und kommt runter und sagt mir, fast nicht, der Klaus ist tot und von da an weiß ich nichts mehr. Ich muss also Minuten völlig weg gewesen sein. Bea, und was war die genaue Todesursache? Ja, ich habe gefragt, pass auf, der Klaus hat mir mal gesagt, ich sag das ganz ehrlich, wenn er feststellt, dass er von dieser Geschichte nicht loskommt, will er das Leben verlassen. Und der Arzt hat mir auch gesagt, er wird wohl irgendwelche Vorbereitungen getroffen haben, das zu tun. Dazu ist es aber nicht gekommen. Der Klaus hat eine Atemlähmung gekriegt und ist erstickt. Das war 1988, hast du gesagt. Nun sind viele Jahre seitdem vergangen. Ja. Wie ist es, ich habe es ja gerade schon die Petra auch gefragt, wie ist es bei dir mit dem Abschied nehmen, mit dem Verwinden? Pass auf, Domian, ich bin damals, das heißt meine Freunde, die unmittelbar nach der Geschichte sofort hier waren, die haben mich davon abgehalten, verständlicherweise nochmal zum Klaus nach oben zu gehen. Denn ich bin ganz sicher, ich wäre mit dem Klaus auf dem Fenster gegangen. Also ich würde heute nicht mehr leben, da bin ich sicher. Also Ich war so total fertig und ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe Jahre gebraucht, bestimmt 4-5 Jahre, bis ich auch nur eine Stunde wieder leben wollte. Ja. Ich kann heute wieder herzlich lachen und Karneval feiern und allen möglichen Blödsinn machen. War es für dich auch eine Hilfe, dass du noch einen Sohn hast? Ja, ich habe noch einen Jungen, der ist verheiratet und hat 3 Kinder. War das eine Hilfe für dich? Bitte? War das eine Hilfe für dich? Ja, doch. Ja. Hartmut war schon eine Hilfe für mich, das ist schon richtig. Liebe Bea. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also die Petra hat eben auch gesagt, also die Wunde verheilt nach außen hin, so ein Stückchen, wie wenn man etwas zudeckt, sage ich mal. Ne? Aber sobald ich mit einer anderen betroffenen Mutter oder wie jetzt, also ich wundere mich, dass ich relativ gefasst bin. Ne? Aber ich habe vor ein paar Wochen mit einer Mutter darüber gesprochen, da war es voll wieder da und es tut weh. Ne? Es ist schlimm, ich hatte nämlich im gleichen Jahr, genau 11 Monate vorher, meinen Mann beerdigt. Mhm. Aber ich sag dir was, Domian, selbst wenn die Leute böse sind, ein Mann geht von der Seite und ein Kind reißt dir aus dem Herzen. Das ist was Schlimmes. Das kann ich, kann, also es ist grauenhaft. Ne? Ich habe wirklich Jahre gebraucht, um wieder leben zu wollen. Ne? Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du angerufen hast. Ja, ich finde das gut. Wünsche dir auch. Ich muss dir mal sagen, junger Mann, du bist ein recht feinfühliger junger Mann. Vielen Dank. Das finde ich ganz in Ordnung. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Bea. Tschüss. Am Telefon jetzt ist Frieda und Frieda ist 58 Jahre alt. Hallo Frieda. Guten Abend. Guten Abend. Ja, hallo. Es geht um meinen Sohn. Ja. Mein Sohn ist in Russland geboren. Ja. Und im Jahre 1989 hat er sich geäußert, schon wieder nach Deutschland zu fahren, wo unsere Eltern geboren sind. Mhm. Und wir haben 5 Jahre gewartet auf diese Stunde. Ja. Endlich im Juni 1993 haben wir Aufnahmebescheid bekommen. Mhm. Dann beginnen unsere Leiden in Russland. 6 Monate haben sie im KGB keinen Ausreisepass für meinen Sohn gegeben. Mhm. Aber ihr wart... Moment, ich verstehe es sonst nicht richtig. Ihr wart schon in Deutschland. Du warst nein, schon in Russland. Ich bin du, zusammen... Du warst auch noch in Russland? Ja, zusammen sind wir. Aber Gedanken von Ausreise sind von meinem Oleg gegangen. Und wir haben noch 6 Monate gewartet auf diesen Ausreisepass. Ich habe meine Formalitäten sofort erledigt und war alles okay. Mhm. Aber bei Sohn, sie haben gesagt, das Grunde war, dass er Militärdienst in Karabach, diese Region in Armenien, gehabt hat, in diesem Militärdienst. Mhm. Genau kann ich nicht sagen, aber es hat 6 Monate gedauert. Endlich, 19. November 1993, bekamen wir diesen Pass. Mein Sohn war unheimlich froh und hat gesagt, endlich fliege ich nach Deutschland, wo schon meine Eltern und mein Bruder und sehr viele Angehörige gelebt haben. Ja, ja. Und 22. das war dritten Tag, nachdem wir diese alle Formalitäten erledigt haben. Ich bin in meine Klinik gegangen, wo ich als Ärztin 30 Jahre gearbeitet habe. Ja. Habe alle meine Papiere bekommen, habe mich verabschiedet und bin nach Hause gekommen. Ist irgendetwas Schlimmes mit deinem Sohn passiert? Ja, und in diesem Moment, ich kam 2:30 am hellen Tag nach Hause und mein Sohn macht die Tür auf und mein Sohn liegt im Blutbad. Ich bin erste Zeugin gewesen, mein einziger Sohn, auch Arzt, Kinderarzt. Wir haben zusammen gearbeitet und ich kam und er liegt mit 60 Messerwunden getötet. Also er ist ermordet worden? Ja, ermordet, bestialisch. Weißt du von wem? Natürlich nicht. Mhm. Einige Vermutungen waren, aber ich verstehe nicht. Ich bin... Weißt hallo, du noch, ich höre nicht. Gab es denn Feinde? Hast du irgendwelche Vermutungen? Nein, ich habe keine Feinde. Ich war Leiterin von Kinderzentrum für Stoffwechselkrankheiten und Endokrinologie. Ich habe tausende Kinder gerettet für Chelyabinsk und Gebiet. Hatte dein und Sohn und mein Bruder auch. Und alle sind die Ärzte gewesen. Wir haben keine Feinde. Und mein Junge, er war hübsch, sehr intelligent, sehr guter Arzt schon, junger, aber sehr guter. Er hat immer perfekte Zeugnisse gehabt. Und ich kann das heißt dann, das heißt, dann kam dein Sohn nicht mehr in den Genuss, nach Deutschland zu kommen und du bist dann ausgereist. Irgendwann. Ja, nachdem muss ich, haben alle meine Kollegen geholfen, sie haben, ich musste meinen Sohn kremieren und ich kam nach Deutschland mit Asche meines Sohnes. Und jetzt ist er hier in Düsseldorf beerdigt und ist 4 Jahre vorbei, aber ich bin total, total traurig. Ja. Liebe Frieda, wir machen mal Folgendes. Du bist sehr traurig noch und sehr, sehr aufgewühlt, das höre ich. Ja. Ich möchte gerne, dass du jetzt im Anschluss an unser Gespräch noch einige Worte mit meinem Psychologen, mit dem Peter, sprichst. Ja. Ganz in Ruhe, da habt ihr auch Zeit. Ja. Leg doch mal bitte jetzt auf und der Peter ruft dich gleich zurück. Gut. Und ich wünsche dir trotz deines Unglücks, wünsche ich dir trotzdem alles Gute. Danke, Damian. Liebe Frieda, danke. Wiederhören. Tschüss. Ja. Alles Gute dir. Tschüss. Tschüss. Michaela ist dran. Michaela ist 36 Jahre alt. Ja. Michaela, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben ein trauriges Thema heute. Mein Kind ist tot. Ja. Und du hast angerufen bei mir. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich bei dir mal anrufe. Ich sehe die Sendung sehr gerne. Und jetzt ist es genau heute mein Thema. Mhm. Du bist also eine betroffene Mutter. Ja. Unsere Tochter Jardine ist Weihnachten vor 3 Jahren bei einem Autounfall ins Leben gekommen. Wie alt war sie? Das war kurz vor ihrem 3. Geburtstag. Mhm. Und heute, oder ich muss vielleicht sagen gestern, wäre sie 6 geworden. Mhm. Also ihr Geburtstag heute. Mhm. Und... Erzähl mal von diesem Autounfall, wie es dazu gekommen ist. Ja, wir haben einen Kurzurlaub in Dänemark gemacht mit Freunden. Und auf der Rückfahrt sind wir einfach in Glatteis geraten. Und das Auto hat sich überschlagen und Charlene muss sich losgeschnallt haben. Wir verstehen es bis heute nicht. Sie saß hinten? Ja, klar. Mhm. Jedenfalls ist sie aus dem Auto geschleudert worden und vom Auto zerquetscht worden. Mhm. Sie ist also an der Unfallstelle direkt verstorben? Das nehmen wir an, ja. Mhm. Mhm. Ihr seid selbst unverletzt geblieben? Ja. Mhm. Hast du das dann und dein, ich vermute, dein Mann war dabei? Ja. Ja. Habt ihr das dann in dem Moment überhaupt realisiert, was für eine schreckliche Sache da passiert ist? Nein, also wir hatten totalen Schock. Also unsere kleine Tochter hat geweint. Wir haben uns irgendwie befreit aus dem Auto. Es gibt noch eine Tochter? Ja. Mhm. Es waren dann viele Helfer am Unfallort, mhm. die ja unsere kleine Tochter losgeschnitten haben. Mhm. Ich hatte sie dann im Arm und bin ins Auto rumgelaufen und habe gesehen, Charlene liegt sich in ihrem Sitz. Mhm. Und habe angefangen zu schreien, mein Kind ist weg. Und die Leute haben gesagt, die Frau hat einen Schock und sie hat ihr Kind im Arm. Ach, die haben das gar nicht geglaubt, dass da noch ein Kind ist. Nein, mhm. war einfach erstmal nicht einsichtig. Mhm, ne? Ja. Dann haben sie gesucht und Charlene nicht gefunden und ich habe gesagt, sie muss unterm Auto liegen, ihr müsst das Auto umdrehen. Und ja, die haben sich erst geweigert und haben gesagt, es könnte Benzin ausgelaufen sein und das machen wir nicht. Und dann hat mein Mann gesagt, ich sehe einen Fuß, da ist ein Fuß. Und dann haben mein Mann und ein paar Männer noch das Auto umgedreht und da lag sie drunter. Und du hast sie dann auch so gesehen? Ja, ich habe auch drauf bestanden. Mhm. Also sie haben probiert, mich wegzuschicken. Mhm. Und ich wollte sie unbedingt sehen, ich wollte unbedingt da sein. War sie sehr, sehr schwer verletzt und... Es war wenig zu sehen. Mhm. Also, sie blutete so ein bisschen am Kopf, aber man hat ihr äußerlich eigentlich nicht viel angesehen. Mhm. Wir haben hinterher erfahren, also dass der Brustkorb eingequetscht war, der Kehlkopf zerquetscht war. Wie ging denn das dann weiter? Dann ist... Ist die Kleine doch vermutlich auch noch ins Krankenhaus gekommen? Ja, wir sind dann ins Krankenhaus gekommen. Erst Charlene und ich, mhm. dann mein Mann und Britta. Mhm. Wir haben dann einen Moment gewartet. Dann kam eine Ärztin, eine sehr liebe Ärztin, hat gesagt, wir haben die Reanimationsversuche aufgegeben. Und wir haben überhaupt nichts verstanden zu dem Zeitpunkt, ne? Dann haben sie gesagt, wir müssen unbedingt übernachten im Krankenhaus. Mhm. Wir haben noch unsere kleine Tochter untersucht, wollten noch mich untersuchen, weil ich schwanger war. Ich wollte aber nicht. Ich wollte nur. Ich weiß nicht, was ich wollte. Mhm. Mir war nur schlecht. Mhm. Ja, wir haben dann die Nacht im Krankenhaus verbracht. Was ist das dann für eine Nacht, die man verbringt mit so einer Nachricht? Das ist eine unbeschreibliche Nacht. Also wir sind ab und zu noch mal in das Zimmer gegangen, wo Charlene lag, haben sie angeguckt und mhm. angefasst. Ich konnte meinen Mann überhaupt nicht ansehen. Ich hab ihm auch gesagt, ich kann dich nicht angucken. Was habe ich da getan? Ne? Jetzt, ich habe dir das Wichtigste, das Liebste, was du hattest, weggenommen. Warum hattest du denn da Schuldgefühle? Weil ich gefahren bin. Mhm. Und du... Und ich weiß es nicht, also irgendwie... Obwohl du ja so ganz objektiv nichts für den Unfall kannst, ne? Sicher nicht, aber subjektiv. In dem Moment, ja, ist klar, ja. Ja, mein Mann konnte sich noch sehr gut um unsere kleine Tochter kümmern. Wie alt war die da? 1¼. Mhm. Sie ist dann eingeschlafen. Ja, und wir haben noch einen halben Tag da im Krankenhaus verbracht. Mhm. Sind da immer die Gänge auf und ab gelaufen, das erinnere ich noch. Ja, ich wollte jetzt... Und dann hat man sicherlich, dann hat man dein Kind auch aus dem Krankenhaus auch abgeholt? Ja. Ja. Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch mal was ganz anderes sagen. Mhm. Also Charlene hat gestern Geburtstag gehabt, mhm. für mich noch heute. Und sie wäre gestern 6 geworden. Mhm. Und ja, auch nach 3 Jahren ist es immer noch ein... ganz besonderer Tag. Wie begeht ihr diesen Tag? Ich habe den inzwischen ziemlich ritualisiert. Wir probieren den also so viel wie möglich mit in der Familie zu begehen. Mhm. Das heißt, also ich habe heute nicht gearbeitet, das hat ein ganz lieber Freund von mir gemacht. Mhm. Was macht ihr dann in der Familie mit den... Du warst damals schwanger, darauf schließe ich, dass ein zweites Kind da ist. Ja, wir haben jetzt wieder 2 Kinder. Ja, und die Kinder sind, sofern sie es verstehen, aber das Älteste jetzt wird es natürlich verstehen, auch mit einbezogen. Und ihr habt den Kindern das sicher auch erklärt, um was es geht. Ja, sicher. Mhm. Und was macht ihr dann an diesem Geburtstag von deiner toten Tochter? Ja, erstmal haben wir uns beide freigenommen, dass wir, mein Mann und ich, dass wir also für die Familie da sind. Mhm. Wir sind nachmittags zum Friedhof gegangen. Wir haben 6 Rosen hingelegt in den Schnee. Mhm. Wir haben 6 Luftballons aufgehängt, weil es doch ein Kind war, weil es doch ein Kindergeburtstag sein sollte. Wir sind dann essen gegangen. Mhm. Ja, um erst mal irgendwas zu machen, um auch was Schönes zu machen. Hast du den Eindruck, dass der Schmerz sich schon im Laufe dieser 3 Jahre, die vergangen sind, dass er sich schon verändert hat? Ja, und das möchte ich auch unbedingt heute noch sagen. Wir haben gleich im Anschluss an Charlenes Tod eine Therapie angefangen. Mhm. Eine Partnerfamilientherapie. Ja. Und mein Mann hat gleich gefragt, wann werden wir diesen Schmerz irgendwann mal ein bisschen los? Mhm. Und der Psychologe hat uns gesagt, statistisch so in 3 Jahren. Mhm. Und ich habe dieses Jahr das erste Mal Weihnachten, das ist ja auch unser Todestag, gemerkt, es war für mich ein anderes Weihnachten. Mhm. Es war für mich leichter, ich konnte mich mit den Kindern freuen. Ein besseres Weihnachten. Bitte? Ein besseres Weihnachten. Nicht besser, aber normaler. Mhm, normaler, ja. Und jetzt heute beim Geburtstag habe ich gemerkt, also ich... Ja, heute war es ja alles ganz schlimm. Mhm. Ich möchte, darf ich was sagen? Ich würde dich gerne was fragen. Die Bea hat das vorhin gesagt, dass es ihr schon eine wichtige Hilfe und eine Stütze war, dass sie noch einen Sohn hatte in dieser schlimmen Trauer. Ja. Du hattest dann auf jeden Fall damals dein jüngstes Kind und es ist dann ein anderes Kind noch gekommen. Meinst du, dass das auch für dich schon eine große Hilfe war? Ich möchte sagen, jetzt ist eine große Hilfe. Mhm. Damals war mir alles egal, damals wollte ich nur sterben. Mhm. Meine kleine Tochter war mir egal, das ungeborene Kind war mir egal. War dieses Gefühl, sterben zu wollen, bei dir so stark, dass du wirklich, also sehr ernsthaft an Selbsttötung gedacht hast? Ja, ja, und auch lange. Also mein Mann und ich, wir haben uns dann versprochen, wir machen es nicht der Kinder zuliebe. Mhm. Ich hatte dann nochmal einen Punkt, wo unser Nico geboren wurde, wo ich dachte, jetzt ist das Baby da und jetzt darf ich sterben. Mhm. Dann habe ich gemerkt, ich kann immer noch nicht sterben. Mhm. Jetzt habe ich immer noch 2 Kinder, die mich brauchen. Mhm. Und einen Mann. Michaela, ich habe einige Male schon gehört, dass es in Familien, gerade auch unter Ehepaaren, sehr schwer ist, wenn ein solches Unglück passiert ist, gegenseitig sich beim Trauern zu helfen. Wie war das bei euch? Konntet ihr euch helfen oder wart ihr eigentlich auch sprachlos, dein Mann und du? Teilweise. Also, ich möchte mal sagen, wir haben beide für uns alleine getrauert. Mhm. Wir konnten nicht zusammen trauern. Mhm. Aber wir konnten das respektieren und wir konnten ja uns einfach in den Arm nehmen, ne? Möchte ich mal sagen. Wir konnten uns nichts abnehmen, aber wir waren füreinander da. Ja. Wie oft denkst du jetzt noch so an deine kleine Tochter pro Tag? Ist das, oder ist es meine ständig? Meine große Tochter. Deine große Tochter, ja, ja. Ich denke oft an sie. Mhm. Und also nach dem Tod, da war es anders, aber inzwischen sage ich, also ich liebe meine beiden anderen Kinder ganz, ganz viel und ich lebe für sie. Auf jeden Fall ist jetzt sehr viel Lebensmut auch da und du hast auch die Bereitschaft, in die Zukunft zu schauen und vielleicht sogar auch Optimismus da ist, eben auch mit den anderen Kindern eine Zukunft zu gestalten und mit deinem Mann. Ja. Ja, im Moment ja. Ja. Da möchte ich mich auch bei dir recht herzlich bedanken. Nee, ich möchte noch was sagen. Ja, bitte. Ich möchte gerne noch weitergeben, was mir so in der ersten Zeit ganz, ganz viel geholfen hat. Ja. Das war einmal, also dass wir diese Therapie gemacht haben. Mhm. Und an zweiter Stelle sind wir in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Mhm. Die gibt es bundesweit, das sind die verwaisten Eltern. Ja. Und für uns war ganz, ganz wichtig, andere betroffene Eltern kennenzulernen. Mhm. Und uns nicht so alleine zu fühlen. Und man kann diese Selbsthilfegruppe verwaiste Eltern über jede Auskunft, glaube ich, erfragen. Ne? Ja, ist bundesweit vertreten, ja. Diese Gruppe. Das hat euch sehr geholfen und euch auch sehr, also schon auch stabilisiert. Ja, und ich denke, das ist nicht der Weg für jeden, aber ich würde es empfehlen. Und ich habe noch eine Bitte an alle, die mit betroffenen Eltern in Kontakt kommen. Verschweigt die Kinder nicht. Mhm. Für uns hat es die gegeben und wir lieben sie und wir wollen über sie reden. Mhm. Und tut nicht so, als ob es sie nie gegeben hätte. Gab es so Situationen, dass die Umwelt vielleicht auch aus Unsicherheit mit dem Thema umzugehen, darüber gar nicht, das vollkommen ignoriert haben? Die gab es ganz oft. Also entweder, dass sie es ignoriert haben oder dass sie ganz, ganz blöd reagiert haben. Und ich weiß, dass es Unsicherheit ist, aber es tut immer weh. Und ich möchte an alle appellieren, hört uns einfach zu, wenn wir über unsere Kinder reden wollen. Michaela, ich danke dir für dein Vertrauen, deinen Anruf und wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Ja, danke. Wiederhören, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.38 Uhr und 24 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist 1Live Domian, Talkradio aus Köln vom WDR von 1Live und dem WDR Fernsehen. Und unser Thema heute Nacht heißt Mein Kind ist tot. Und wer von euch gerne mit mir sprechen möchte über dieses Thema, wir sind erreichbar telefonisch unter 0130 29 11 oder per Fax unter 0130 11 51 22. Angerufen bei mir hat auch die Renate, die ist jetzt auch am Telefon, 60 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Renate. Und ich möchte zu dem Thema sagen, mein Kind ist tot, ich habe 3 Kinder unter der Erde. Verdurstet, ermordet und fahrlässige Tötung. Verdurstet? Verdurstet. Und zwar habe ich eine komplizierte Stoffwechselerkrankung. Das hat man damals nicht gewusst. Das ist erst bei den Kindern festgestellt worden. Mhm. Und das ist die Wasserhahnruhr. Ich muss in 24 Stunden bis zu 50 Liter Flüssigkeit trinken. Das variiert. Wenn ich schwitze, mehr. Wenn es jetzt so ein Wetter ist wie draußen, Schnee, dann etwas weniger. 50 Liter? Bis zu 50 Liter. Dann bist du ja ständig am Trinken eigentlich. Ja, mhm. Ja. Weißt du, wie das ist? Nimm mal einen halben Teelöffel Salz und ess den mal pur, mhm, schluck ihn runter, dann sag mir bitte nach einer halben Stunde, was für einen prächtigen Durst du hast. Mhm. Und das haben wir zeitlebens. Und das ist eine Erbkrankheit, aber das ist vielleicht jetzt eine Sendung für eine ganze Sendung. Mhm, ja. Diese Stoffwechselerkrankung gab es zu dieser Zeit, also ich habe Kinder gekriegt, 4 Jungs. Mhm. Ich vererbe die nur auf Jungs, mhm, diese Erbkrankheit. Die liegt Generationen, mhm, zurück. Und bei diesen Kindern ist das denn wieder durchgeschlagen, hat man aber nicht gewusst. Ein Junge ist verdurstet. Ja, das ist das erste Kind, Sohn Michael. Wie ist es dazu gekommen? Wie es dazu gekommen ist, ich habe, wie gesagt, 4 Kinder gekriegt, zwischen 8 und 12 Pfund. Und als ich ins Krankenhaus kam, früher war das so, dass man so circa 2 Wochen im Krankenhaus liegen musste. Mhm. Mhm. Und dann hatte das Kind auf einmal irgendwie, die Ärzte haben wohl was gefunden, dann haben die das Kind da gehalten. Und ich hatte immer sehr, sehr, sehr viel Durst. Mhm. Und musste immer sehr viel trinken. Aber die Ärzte haben mich untersucht nach allen Himmelsrichtungen. Ich hatte keinen Zucker, also kein Diabetes, mhm, mellitus oder, mhm, wie das heißt. Mhm. Das ist Wasserhahnruhr, ist das. Mhm. Und da fehlt in der Niere, fehlt das Ventil, mhm, was den Wasserhaushalt versorgt, ja, bei uns, bei mir. Das heißt, auch bei dem Kleinen, bei dem Michael, hat man diese Krankheit nicht erkannt, nachdem er geboren wurde. Nein, das hat man erst bei dem Stevie. Und dann hat der Junge hat den einen Schreikampf gekriegt. Der Michael. Der Michael, mhm, ja. Der Erstgeborene. Ja, wie alt war er da? Er ist nur 3,5 Wochen alt geworden. Wochen. Ja, und meine Mutter hat Krankenpflege und Säuglingspflege gelernt. Mhm. Und die hat zu mir gesagt, ich bin ja 7 Jahre flüssig ernährt worden, mhm, durch diese Stoffwechselerkrankung. Mhm. Da fehlte der Schluckreflex. Mhm. Und meine Mutter hat gesagt, wenn ein Kind gesund ist und ist satt und trocken und hat nichts, dann schläft es durch. Mhm. Und ich habe die Kinder immer stillen können, bis zu einem halben Jahr. Renate, wie hieß der zweite Sohn? Der zweite Sohn hieß Steven. Mein Mann war Brite, aus Wales. Und wie ist der Steven umgekommen? Was hast du gerade gesagt? Stevie ist durch fahrlässige Tötung ums Leben gekommen. Was ist da vorgefallen? Und zwar, wie gesagt, ich hatte ja alle die Jungs, die waren ja geistig behindert. Da ist der Gehirnlappen ausgetrocknet, wo das Sprach- und Denkzentrum, mhm, dran hängt. Er war denn hier in der Stadt, wo ich wohne, mhm, war er in einer Behindertenwerkstatt. Und da musste er von dem Hausmeister aus, musste er eine Rampe sauber machen, mhm, fegen und so. Mhm. Und der Hausmeister hat ihn dann angezogen, obwohl er eigentlich in die Papierwerkstatt gehört, mhm, war. Aber der Stevie, der war so putzsüchtig. Das war ein richtig kleiner Putzteufel. Ist es dann zu einem Unfall gekommen? Ja, und dann hat der Hausmeister ihn den immer gerne mitgenommen zum Saubermachen, mhm, auf dem Hof. Und da war auch die Rampe, wenn da Sachen angekommen waren, die wurden von der Rampe den direkt in den Raum da geschoben. Mhm. Dann und da sagte der Stevie, da sagte der Hausmeister, er sollte die Rampe sauber machen und bockte die hoch. Und dann ist der Stevie denn da dran gekommen. Irgendwie eine Ölzufuhr hat Stevie denn im Eifer des Gefechts da beschädigt. Und die hat ihn denn wie eine Schere zu Tode gepresst. Mein Gott, wie alt war er da? Da war 29. 29. Das war 93. Und der dritte Sohn, wie hieß der? Gero, der ist mir in Rösrath ermordet worden. Mein Gott, Renate, was hast du mitgemacht und erlebt? Das ist ja unglaublich. Wie alt war denn der Gero? Der Gero war 16, als er in Rösrath ermordet wurde. Von wem ist er ermordet worden? Ja, von einem Mörder, der war in Bewährung und der hatte es vorher schon. Mein Gero war das zweite Opfer. Den er ermordet. Renate, wie geht man denn mit so viel Unglück um? Das ist ja, ist ja gar nicht mehr vorstellbar oder für uns ermessbar. Frag mich was Leichtes. Ich weiß es manchmal selbst nicht. Wie hat denn all dieses Unglück dein Leben verändert? Sehr. Und beeinflusst? Sehr. Ja. Und durch all dieses Herzeleid ist in 94 mein Mann verstorben. Und jetzt habe ich ja noch einen Sohn, den Andreas, der ist 33. Mhm. Und der ist auch eben durch diese Erkrankung geistig behindert. Mhm. Lebt er bei dir? Ja, ja. Mhm. Hütest du ihn jetzt wirklich wie dein Augapfel nach all dem, was passiert ist? Tja, er geht ja tagsüber, geht er ja in die Einrichtung für Behinderte. Hast du viel Angst um ihn? Ja. Dass dann nun auch mal so etwas passiert? Ja, ja. Du hast gerade die Michaela gesprochen vor dir und sie sagte, dass nach dem tödlichen Unglück ihres Mädchens, sie mit dem Gedanken gespielt hat, sich selbst umzubringen. Ich habe ja Selbstmord begangen bei Stevie. Du hast auch einen Versuch hinter dir. Ja, ja. Hab ich ja. Hast du denn in all den Jahren oder heute auch noch irgendwie mal einen Menschen, die dir ein bisschen helfen, einen psychologischen? Ich habe gar keine mehr. Mein Mann ist ja verstorben. Hast du einen Psychologen, auch nicht einen Arzt, der dir ein bisschen hilft und dich tröstet? Nein, können sie ja nicht. Der einzige Trost wäre, wenn meine vier Buben wiederkämen. Mhm. Das wären meine drei Söhne und mein Mann. Aber dieses Wunder geschieht ja leider nicht. Verzweifelt man dann nicht am Leben, wenn man so ein Schicksal zu tragen hat? Ich habe sehr oft Distro-Gedanken. Mhm. Oh ja. Und ganz besonders ist das Weihnachten. Mhm. Aber es gibt ja hier, wo ich lebe, gibt es ja für Weihnachten, für Heiligabend, für Alleinstehende und einsame Menschen. Mhm. Und da gehst du dann hin und... Tja, sonst könnte ich nicht mehr Weihnachten und Ostern und Geburtstag. Mhm. Das sind die schlimmsten Tage, die es gibt. Und da kommen die ganzen Erinnerungen hoch, wenn die Geburtstage der Söhne... Das ist ja alles, auch die Gesundheit bei mir lässt abwiede nach. Mhm. Ich habe Neurodermitis, das ist seelisch bedingt, die Ärzte kriegen das nicht weg. Ich habe die ganze Gesundheit, das Herz. Ja, wen wundert das nach all dem, was du mitgemacht hast? Ja, ich habe ja erst die Kinder 7 Jahre flüssig ernähren müssen. Ich habe in einer Woche bis zu 2 Zentner Obst entsaftet. Mhm. Die konnten ja nichts schlucken. Müssten ja alles wie Flüssigkeit musste ja runter, nicht? Renate. Ja. Du hast bisher keine Betreuung gehabt und ich möchte dich nicht jetzt einfach so entlassen. Ich möchte sehr gerne, dass du jetzt mit meinem Psychologen, mit dem Peter, noch ein bisschen redest. Das, glaube ich, wäre sehr gut. Was bringt dir das? Die Kinder kommen nicht wieder. Nee, die kommen nicht wieder. Aber ich glaube, dass... Ich spreche heute mit ihr, mit dem Peter und bin morgen wieder alleine. Mhm. Denn der Andreas, der vermisst seinen Papa so. Er ist ja geistig behindert. Mhm. Aber ich kann ja jetzt nicht auf die Straße gehen und einen Mann, da geht's an Haare reinziehen und sagen, so Andreas, jetzt hast du einen Papa. Wollen wir es nicht trotzdem mal machen, dass du mit dem Peter noch ein paar Worte sprichst? So reden ist doch oftmals auch ganz gut. Das kann einem ich hatte früher auch die Selbsthilfegruppe hier in Wuppertal für Trauernde und Verwais der Eltern. Ja. Die habe ich geführt und geleitet. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag, Renate. Leg mal auf und der Peter ruft dich gleich nochmal an. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Meinst du? Ja, das glaube ich ganz sicher. Naja, dein Wort in Gottes Ohr. Liebe Renate, danke für deinen Anruf. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Der Peter ist dran. Der Peter ist auch 60 Jahre. Hallo Peter. Ja, hallo Dominan. Hallo. Dominan, ich möchte zu diesem Thema auch einen Beitrag geben. Ich versuche das so kurz wie möglich zu machen. Mhm. Ich war 22 Jahre verheiratet. Mhm. Die ersten 15 Jahre waren Liebe, waren eine beiderseitige berufliche Karriere. Wir haben 2 Kinder in die Welt gesetzt. Alles war okay gewesen. Und dann kam eine Geschichte, oder es kam ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen sollte. Meine Frau wurde stärker, ich wurde schwächer. Mhm. Und wir haben uns nach 22 Jahren scheiden lassen. Das war im Jahr 1986 gewesen. Mhm. Damals war mein Sohn 11 Jahre alt. Ja. Danach begann ein gegenseitiger Vernichtungskampf unter den Eltern. Mhm. Es ging nicht mehr, es ging nur noch um die gegenseitige Vernichtung. Mhm. Ich habe mich versucht, so gut es geht, zu wehren und wurde immer mit mehr Klagen zugedeckt. Wir haben uns so freudig gegenseitig prozessiert. Mhm. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben dafür. Wir haben uns Zeit genommen und wir haben die Anwälte nicht nur dumm, sondern auch dämlich verdienen lassen. Mhm. Mhm. Ich muss mal fragen, es gab aber 2 Kinder, ne? Ja. Ich rede jetzt von meinem Sohn, der Und darüber hinaus haben wir total vergessen, dass wir einen Sohn hatten, der sehr sensibel gewesen ist. Ja. Und der hat diesen Kampf der Eltern viele Jahre zugesehen und hat sich vor. Und mit 11 Jahren kriegt man das ja nun wirklich richtig mit, ne? Ja, das war die Trennung gewesen. Mhm. Und weil da fing es an, ne? Als er 11 Jahre alt war. Ja, und dann hat er diesen Kampf verfolgt, erlebte bei seiner Mutter. Wie viele Jahre dauerte denn dieser Kampf? Von 1986 bis 1995. Mein Gott, so lange. Mein Gott. Und dann wurde er sehr sensibel. Er ließ keinen mehr an sich herankommen. Seine Mutter hat es auch nicht verstanden, was mit ihm los ist. Er lebte bei der Mutter. Bei der Mutter, ja. Und er hat sich dann vor knapp 3 Jahren, im Mai dieses Jahres, wären es 3 Jahre gewesen, hat er sich das Leben genommen. Da war er dann wie alt? Da waren 19 Jahre. 19 Jahre. Und wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich gehängt. In der Wohnung? Nein, er ist ohne eine Nachricht zu hinterlassen, in einen Wald gegangen und hat sich stundenlang eine Stelle rausgesucht. Und ich habe diese Stelle gefunden nach seinem Tod. Und 2 Jahre später habe ich mir die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft kommen lassen. Und es war genau die Stelle, die ich auch gefunden hatte. Ich bin davon ausgegangen, ich möchte mich erhängen in diesem Waldstück. Und da gab es nur eine Möglichkeit und es war genau die gewesen. Als ihr das damals und du das erfahren hast, ich vermute gar nicht mal sofort, das hat doch sicher noch einige Tage gedauert. Ja, es wurde ein Sterbetag angegeben zwischen dem 10. und dem 12. Mai. Aber er hat sich am 10. Mai schon erhängt. Wie lange hat man ihn denn gesucht überhaupt? Ich habe das ja gar nicht gewusst, ich hatte das viel später erfahren. Seine Mutter hatte ihn wohl am nächsten Tag dann suchen lassen. Und dann hat man ihn gefunden? Dann hat man ihn gefunden, ja. Ist es denn jetzt so, dass du und auch deine Frau ganz große Gewissenskonflikte habt? Wir beide. Ja. Ja, wir beide. So. Jetzt möchte ich aber auf das Pudelskern kommen. Wenn sich Eltern streiten, sollen sie immer daran denken, dass sie Kinder haben, die wahrscheinlich noch sensibler sind. Ihr habt währenddessen überhaupt nicht an den Jungen gedacht. Ihr habt nur an euren Krieg gedacht. Nein, wir haben einen Krieg ausgefochten, wie er nicht besser sein konnte. Hat denn dieses schlimme Unglück, hat das denn etwas bewirkt in deinem Verhältnis zu deiner Frau? Nein, es hat nichts bewirkt. Ich bin noch nicht kaputt, aber ich bin seelisch sehr gestört. Ihr habt nicht in irgendeiner Weise wieder zueinander gefunden? Nein, auch nicht. Der Krieg geht wieder weiter. Der geht sogar weiter, nachdem der eigene Sohn quasi geopfert werden musste. Ja, ja. Und warum machst du das denn noch mit? Ich werfe dir mit einem, mein Sohn hat noch, der hat kein Geld verdient, hat aber ein 20.000 Mark Bargeld hinterlassen. Und nach dem Recht sind beide Eltern gleich zu gleichen Teilen erberechtigt. Ihr sagt bitte nicht, dass ihr über das Erbe noch streitet. Ja, Moment, ich streite nicht darum. Aber ich verstehe, das ist eine Klage ins Haus. Und wenn ich dieser Klage nachgebe, dann zahle ich 2 Anwaltskosten und eine Prozessgebühr. Und wenn ich mich gegen diese Klage wehre, dann habe ich die Chance, nur die Hälfte der Prozessgebühren zu bezahlen. Also wehre ich mich dagegen. Aber Peter, entschuldige, also ich kann es nicht verstehen. Wenn so etwas Schlimmes passiert wäre, da wären mir Anwaltskosten und das wäre mir alles scheißegal. Das ist so schlimm, ein so großes Unglück. Ihr habt quasi einen Menschen auf dem Gewissen, weil ihr so bescheuert seid. Entschuldige, wenn ich das so drastisch sage. Und der Junge liegt in der Erde und trotzdem macht ihr so weiter. Ja, gut. Ich mache nicht weiter, sondern ich muss mich dagegen stellen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr keine Versöhnung gefunden habt am Grab eures Sohnes. Das ist schon schlimm genug. Ja, also mir wurde ein Angebot angebracht, wenn ich an dem Grab meines Sohnes nicht erscheine, übernehmen sie alle Beerdigungskosten. Wie war denn überhaupt die Situation bei der Beerdigung? Denn du warst da und sie auch. Habt ihr miteinander geredet? Nein, es gibt da keine Versöhnung mehr. Sondern das gegenseitige Zerfleischen hat so so tiefe Wunden gerissen, dass es da keine Versöhnung mehr gibt. Ich finde das ungeheuer erschütternd. Es hieß im Nachruf, er wurde im stillen Kreis beerdigt. Mhm. Und es waren über 300 Personen gewesen. Lieber Peter, ich habe jetzt die Angelika noch am Telefon. Und möchte einfach nur noch mal an dich appellieren. Lass Geld Geld sein. Aber du bist wahrscheinlich so verstrickt in diese ganzen Sachen, dass das verraucht, was ich hier sage. Beenden wir es mal. Ja, also ich möchte noch mal eins ranhängen. Ja. Die Eltern sollen sich überlegen, wie sie sich untereinander nach einer Scheidung zerfleischen. Aber sie sollen auch dran denken, dass da noch Kinder sind, miterleben und dieses besser verfolgen, wie manche verrückte Eltern überhaupt in der Lage sind, diese Situation zu begreifen. Vielen Dank für den Anruf. Ja, vielen Dank. Dir auch. Tschüss. Die Angelika ist noch dran und die Angelika ist 38 Jahre alt. Ja, schon guten Abend, Domian. Angelika. Und zwar geht es darum, ich habe am 27. April 95 meinen kleinen Sohn verloren. Hm. Wie der ist es war gerade 13 Monate alt geworden. Ja, wie ist es dazu gekommen? Für mich war das ein ganz sehr tragischer Unfall. Also ja, Unfall kann man nicht mehr sagen. Was ist denn passiert? Der Junge, der hat abends auf einmal hohes Fieber bekommen. Hm. Er war immer kerngesund, muss ich dazu sagen. Hm. Und ich meine kleine Erkältung hatte gehabt. Wie gesagt, er bekam abends hohes Fieber und ich rief meinen Kindernotdienst an, hab dem Arzt gesagt, der Kleine hat hohes Fieber. Ja, dann kommen Sie jetzt, das waren die ersten Worte, die ich zu hören bekam, bevor das Kind heute Nacht kommt, ich sofort darüber, das war so gegen 9:30. Mhm. Ich komme in der Praxis an und der Dr. Stahl, ich möchte den Namen bewusst nennen, weil wir so genauso eine schlaflose Nacht haben wie ich bis heute. Hat das Kind nicht angefasst, gar nicht. Er gab mir nur ein Zäpfchen, guckte dem Kind im Hals und sagte mir, der hat eine leichte Halsentzündung. Ich das Kind wieder mit nach Hause genommen, habe es die ganze Nacht auf den Arm rumgetragen, kalte Wickel gemacht, weil ich habe das Fieber einfach nicht runterbekommen. Hm. Und morgens habe ich dann entdeckt, dass er lauter so, ja, ich weiß, das ist schlecht zu erklären, so wie blaue Flecke, aber ganz, ganz klein, zwischen den Beinchen. Mhm. Ich den Arzt wieder angerufen. So, hören Sie mal, der kriegt da lauter so kleine Fleckchen, so, ich weiß nicht, wer das ist. Mhm. Da wurde mir ganz frech gesagt, das sind die Windpocken. Und ich muss dazu sagen, ich habe 7 Kinder. Mhm. Und ich weiß, was Windpocken sind. Ja. Ich habe also verlangt, weil es kurz vor Feierabend war, für den Arzt, dass er da bleibt, dass ich komme. Mhm. Und das Grausamste für mich an der ganzen Geschichte, ich komme in der Praxis an, das Kind wurde mir nicht vom Arm genommen. Es ist in meinem Arm das erste Mal gestorben. Was war es denn dann für eine Krankheit, weißt du das? Ja. Also wie gesagt, der Arzt hat dann geschrieben, nur Kochsalzlösung und das Kind geht mir vom Acker. Ich wiederhole das so, wie es gesagt wurde. Mhm. Und in der Klinik in Trier sagte man mir, dass der Junge Sepsis Meningokokken hatte. Die haben den auf einmal ins künstliche Koma verlegt und am 27. April ist er dann gestorben. Hast du Anzeige gegen diesen Arzt erstattet? Ich habe es versucht, nicht wegen des Geldes wegen. Mhm. Nur halt, weil der Arzt hat irgendwann mein Eid abgelegt. Ja, ja. Und schon alleine die Frechheit, dann kommen sie jetzt, bevor das Kind heute Nacht kommt. Mhm. Und auch, was so alles da gesprochen worden ist. Ich meine, das wäre jetzt viel, die Sendung wird zu Ende. Ja. Wir gehen mit der Musik mal ein bisschen runter noch, bitte. Nur halt. Angelika, wir machen mal Folgendes. Ich möchte unbedingt, dass du noch ein bisschen... Meine Ehe ist daran verbrochen. Leg mal bitte jetzt nochmal auf und du wirst sofort von uns nochmal zurückgerufen, weil unsere Sendung jetzt zu Ende ist. Okay. Ja? Leg mal auf und du wirst wirklich sofort zurückgerufen. Geht um, Jan, ja? Okay. Okay, tschüss. Es tut mir leid, dass wir jetzt so abbrechen müssen, aber es geht leider nicht anders. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde und wir sind morgen um 1 Uhr wieder da.